gut, ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv, ist an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Hier gibt es keine Kopien, hier gibt es nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check das. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja. It's time to get red. Education. Ihr habt's gehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Aufzeichnung von Redtucation. Na, Aufzeichnung, wer zu viel gesagt, denn wie immer senden wir natürlich live. Und im vollen Chaos. Ja, die Vorbereitungen sind tatsächlich heute etwas stressig. So haben wir nicht die Möglichkeit, ins weltweite Netz für Musik zu gehen und müssen euch heute mit Konserve bedienen. Aber das heißt ja natürlich nicht, dass es schlechter wird. Ganz im Gegenteil. Und vor allem kommen aus dem Netz auch nur Konserven. Ja. Wir sind heute nur zu zweit im Studio. Auch sonst, auch das ist vielleicht so eine kleine Besonderheit, sonst sind wir immer in etwas größerer Runde. Aber der Semesterendstress, der hält so einige Leute im Band und im Bann. Und so kommt es nur, dass Marius und ich hier heute sitzen. Nichtsdestotrotz haben wir eine Menge mit euch vor, wie ihr euch vorstellen könnt. Wir haben zum einen den Newsblog, das hat er gewohnt. Am Anfang der Sendung schauen wir, was Bildungsproteste weltweit, was da so abgeht und schwenken dahin den Blick immer näher ran. Da werden wir, je näher wir kommen, desto antifaschistischer heute, habe ich den Eindruck, nach der Vorbereitung. Danach setzen wir uns nochmal mit unserem lieben Freund und Helfer, Freundin und Helferin auseinander, der Polizei, wie sie mittlerweile bilateral kooperieren, um uns das Leben auf der Straße immer schwerer zu machen. Und wenn wir dann noch Zeit haben, werden wir ganz am Ende der Sendung nochmal einen Blick auf Raumnot aus einer etwas geografischen Perspektive werfen. Ja. Aber vor dem allen noch einmal ein bisschen Musik, und zwar ein Klassiker. The Prodigy mit Voodoo People.